Nation, des Iskafort, drum fangen wir jetzt an. Steht auf, ihr Leute, macht's alle mit, es gibt einen sauberen Klang. Dass unsere Musik fröhlich macht, das hoffen wir doch sehr. Die Hände hoch, klatscht alle mit, was wollen wir noch mehr? Dieser Mann, der hat uns mal erzählt, er weiß genau, was allen uns so fehlt. Jeden Tag nur Arbeit ohne Ruhe, das ist nicht gut, drum Leute, hört's gut zu. Musik hält jung, das ist Quaffort, drum fangen wir jetzt an. Steht auf, ihr Leute, macht's alle mit, es gibt einen sauberen Klang. Dass unsere Musik fröhlich macht, das hoffen wir doch sehr. Die Hände hoch, klatscht alle mit, was wollen wir noch mehr? Fröhlichkeit ist immer angesagt. Es war bestimmt für euch ein langer Tag. Jetzt geht es los, bis sich alles dreht. Sonst haben wir bis heute umsonst gelebt. Musik hält jung, des Iskafort, drum fangen wir jetzt an. Steht auf, ihr Leute, macht's alle mit, es gibt einen sauberen Klang. Dass unsere Musik fröhlich macht, das hoffen wir doch sehr. Die Hände hoch, klatscht alle mit, was wollen wir noch mehr?